Parabel von zwei Stühlen. Oft findet man sich inmitten zweier, links und rechts ein Einzelner, doch man selbst ist schwebend die Mitte nur, flüchtig Land suchend, hastig. Die Lösung liegt im Schatten, im von dem Licht abgeschnittenen. Zu einen gilt's die Widerspenstigen zu fügen zu einem Ganzen schnell. Nur dann erhält man komfortablen Sitz breit zur Seite ohne Zwang. Drum zöger nicht lang, erheb dich aus der Lüfte mit festem Stand auf hartem Boden, nimm die Stühle, stell sie dicht zusammen und erfreu dich des Gewonnenen.